Träumen mit Träumen im Augen, du bist hier das Liebste auf der Welt. Kleine Madonna, du bist wie die Sonne, die morgens mir hell ins Zimmer fällt. Dreimal sei die Stunde gesegnet, da ich dir im Frühling begegnet. All mein Glück bist du, mein Gedanke immer zu, das bist du. Kleine Madonna mit Träumen.